haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute eine schillernde Frau. Erster Teil. Der Markt war im Norden der Stadt. Mein Klient war mit einem Kühlwagen vor Ort und er verkaufte Fisch. Es roch auch dementsprechend. Herr Pinto zeigte auf die Auslage, die auf Eis lag. Ich erkannte eine Menge tote Fische, die aber wenigstens einigermaßen frisch aussahen. Nachdem er ein Dutzend Kunden bedient hatte, wandte er sich mir zu. Ich liebe Fisch. Es liegt mir im Blut. So. Wir Portugiesen essen gerne Fisch. Bacalhau ist unsere Nationalspeise. Das ist getrockneter Fisch. Ich liebe frischen Fisch. Wahrscheinlich, weil ich mehr Schweizer als Portugiese bin. Ich esse selten Fisch, aber wenn Sie darauf bestehen, kau ich gerne auf Gräten herum. Sie sehen aus wie ein Fleischesser. Aber das ist egal. Da bin ich aber beruhigt. Man muss sich anpassen, wenn man überleben will. Das können wir von den Tieren lernen. Die arbeiten auch nicht auf Auftragsbasis. Ich mag es nicht, wenn man mich für verrückt hält. Das mag niemand. Ich habe kein Gespenst gesehen. Ich möchte, dass Sie das für mich beweisen. Ich soll beweisen, dass Ihr Gespenst echt ist. Genau das. Ich habe eine Frau gesehen. Und sich unsterblich in sie verliebt. Ja, ich habe die Frau wiedererkannt. Für so etwas bin ich nicht zuständig. Wenden Sie sich ans Fernsehen. Die machen eine rührende Sendung aus Ihrem Schmerz. Das ist kein Schmerz. Die Frau wohnte in der Nachbarschaft. Und dann kam der Unfall. Sie sagten, sie sei gestorben zusammen mit ihrem Mann. Und jetzt ist sie wieder da. Sie haben eine Frau wiedergesehen, die bei einem Unfall ums Leben kam. Mein Vater war Zahnarzt. Er war gut. Was hat das mit der Frau zu tun? Ja, ich habe Schwierigkeiten, mir Gesichter zu merken. Das ist wie bei anderen mit den Namen. Ich vergesse sie. Ich sehe ein Gesicht, aber ich kann es mir nicht einprägen. Sie verstehen? Aber die Zähne, die sehe ich. Sie erkennen die Menschen anhand ihrer Zähne. Weil mein Vater Zahnarzt war. Ich habe als Kind Zahnschemata gesehen. Tausende. Mein Vater sagte mir immer, schau sie dir an. Sie sind einmalig. Daran kannst du die Menschen erkennen. Ich habe es versucht und es hat funktioniert. Ach. Wenn ein Mensch seinen Mund öffnet, dann weiß ich, wer er ist. Und wer bin ich? Philip Maloney, Privatdetektiv. Hm. Wenn Sie sich keine dritten Zähne machen lassen, werde ich Sie immer wieder erkennen. Und so war das bei der Frau, die im Auto verbrannte. Genau. Ich habe Ihre Zähne wiedererkannt. Sie lebt, aber niemand glaubt mir. Wo haben Sie die Frau gesehen? Zufällig in der Innenstadt. Ich bin ihr gefolgt, weil ich wissen wollte, wo sie wohnt. Hm. Diese Frau sollte eigentlich tot sein, aber sie ist es nicht. Und die Polizei interessiert sich nicht dafür. Ich aber interessiere mich. Ich soll für Sie herausfinden, was damals tatsächlich geschah. Genau. Dieses Zahnschema ist fantastisch. Ich habe mich in Ihre Zähne verliebt. Niemand kann das verstehen, aber siehst du, ich habe gezittert, wenn ich sie sah. Und dann hieß es, dass sie getötet wurde bei einem Unfall zusammen mit ihrem Mann. Aber sie ist nicht tot, sie lebt. Es ist ein Wunder. Und sie hat noch alle Zähne. Haben Sie mit der Frau gesprochen? Nein. Aber ich bin ihr gefolgt. Mehr nicht. Ich bin mittlerweile zum zweiten Mal verheiratet und wir erwarten in 4 Monaten unser erstes Kind. Sie haben die Adresse der Frau? Nur das Haus, in dem sie verschwand. Aber ich habe Fotos gemacht. Von ihren Zähnen? Nein, auch vom Gesicht und Körper. Sie ist wunderschön. Aber sie sollte tot sein. Er wischte über sein Handy und ich sah Fotos einer langbeinigen Schönheit, deren Gesichtszüge allerdings verrieten, dass sie die 30 schon längere Zeit hinter sich hatte. Ich einigte mich mit Herrn Pinto auf ein Rar und machte mich auf zu der Frau. Beim Haus hing ein Schild, auf dem nach einem Gärtner gesucht wurde. Ich klingelte mit einem grünen Lächeln im Gesicht. Endlich. Ich warte schon seit 2 Tagen darauf, dass der Router repariert oder ausgetauscht wird. Ich kann ihn mir einmal anschauen. Ist er hinter dem Haus? Was? Der Router ist er im Garten. Sind Sie nicht der Internetspezialist? Nein, aber ich kann Rasen mähen. Ich benötige einen funktionierenden Internetanschluss, keinen Rasenmäher. Auf dem Schild steht, dass ein Gärtner gesucht wird. Ach, das ist nicht mehr aktuell. Es hat sich bereits ein Gärtner gemeldet. Na, wo ich schon mal hier bin, könnte ich mir den Router anschauen. Sie verstehen etwas davon? Meistens genügt es, das Gerät einmal aus- und wieder einzuschalten. Das habe ich x-mal versucht. Man hat mir telefonisch bestätigt, dass ein Signal auf der Leitung ist. Demnach muss es am Router liegen. Wir sollten uns den faulen Kerl gemeinsam anschauen. Wie? Unter vier Augen. Ich habe keine Zeit für sowas. Sie erinnern mich an eine Frau, die ich vor einigen Jahren kennenlernte. Ich habe auch keine Zeit für sowas. Ich könnte am Abend noch einmal vorbeischauen. Nein, das können Sie nicht, weil ich das nicht will. Verstanden? Wenig später stand ich vor der geschlossenen Tür. Ich ging einmal um das Haus herum und sah mir den Garten etwas genauer an. Ein Mann stand ratlos vor einem Strauch. Er war mit einer Motorsäge bewaffnet. Als er mich sah, hob er die Säge an und ließ sie aufheulen. Was machen Sie hier? Maloney! Ach, der Herr Kollege aus Deutschland. Haben Sie sich weitergebildet? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Frau Schelling sagte, dass ich alles zurückschneiden soll, aber wie weit? Kennen Sie sich da aus? Wieso sollte ich? Mein Garten ist so klein, dass er in mein Büro passt. Manchmal rolle ich ihn aus und spiele darauf eine Runde Golf. Das ist nicht komisch. Ich habe den Verdacht, dass Sie mir wieder einmal einen Fall weggeschnappt haben. Sie sind auch wegen Frau Schelling hier. Tolle Frau, aber ziemlich undurchsichtig. Und ihr Lebenslauf ist viel zu glatt. Weshalb interessieren Sie sich für die Frau? Weshalb sollte ich Ihnen etwas über meine Klientin erzählen? Sie haben eine Klientin. Oh, das ist mir so rausgerutscht. Es könnte sich genauso gut um einen Klienten handeln. Und Sie, Maloney, Klient? Oder Klientin. Als erfolgreichster Privatdetektiv der Stadt sind es immer mehrere. Ja, Sie basteln an Ihrem Mythos. Das ist okay. In der Realität aber sollten wir uns zusammentun. Das sollten wir nicht. Das bringt nur Ärger und kaputte Türen. Das ist jetzt schon eine Ewigkeit her. Haben Sie nicht gehört, dass es ein Recht auf Vergessen gibt? Ich habe Sie schon längst aus meiner Suchmaschine gelöscht. Das ist ein Fehler, Maloney. Sie sehen ja selbst, dass wir uns ständig in die Quere kommen. Kümmern Sie sich um den Garten, ich kümmere mich um die Frau. Also doch. Sie beschatten Frau Schelling? Hat sie einen weiteren Mann ausgenommen? Danke für die Information. Moment, ich arbeite nicht umsonst. Diese Information ist mindestens 50 Franken wert. Sie könnten in meinem Büro die Spinnweben zurückschneiden. Das ist unfair, Maloney. Sie nützen meinen jugendlichen Übermut schamlos aus. Nachdem er mich mit einigen Flüchen eingedeckt hatte, widmete er sich wieder dem Strauch und der Motorsäge. Ich fuhr ins Polizeipräsidium, weil die Tür dort immer offen stand, damit der Arbeitseifer sich jederzeit verflüchtigen konnte. Das ist ganz schlecht, Maloney. In einer Stunde kommt eine Delegation aus Nigeria, die sich mit uns austauschen möchte. Sie können sich zum Tausch anbieten. Für Ihre Arbeit interessiert sich in Afrika keine Antilope. Genau genommen interessiert sich auch hier kein Murmeltier für Sie. Das ist eine Tragik, Maloney. Sie müssen allen dauernd auf die Nerven gehen, weil Sie ein Niemand sind. Ich werde als erfolgreichster Privatdetektiv in die Annalen dieser Stadt eingehen. Aber nur, wenn Sie die Banalen selber schreiben oder schreiben lassen. Im Übrigen sind Banalen chronologische Aufzeichnungen wichtiger Ereignisse. Das trifft nicht auf Sie zu, Maloney. Aber auf einen spektakulären Autounfall, bei dem zwei Personen verbrannt sind. Davon habe ich nichts gehört oder gelesen. Es ist einige Jahre her. Das Ehepaar Jenkins. Er ein erfolgreicher Anwalt mit britischen Wurzeln, sie eine erfolgreiche Ehefrau mit Schweizer Wurzeln. Jenkins, daran erinnere ich mich. Der Wagen brannte vollständig aus. Könnte es sein, dass damals eine andere Frau im Wagen verbrannte? Ach, suchen Sie verzweifelt nach einer Aufgabe, Maloney. Der Fall gilt offiziell als abgeschlossen. Eindeutig ein Unfall und eindeutig Herr und Frau Jenkins. Sonst noch etwas? Ich fuhr zurück in mein Büro und fragte mich, ob sich mein Klient vielleicht geirrt hatte oder ob sich alle anderen geirrt hatten. Immerhin kannte sich mein Klient mit Zähnen aus und wenn diese einmalig waren, dann war Frau Schelling niemand anders als Frau Jenkins. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eine schillernde Frau. Erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute eine schillernde Frau. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Maloneys Klient erkennt andere Menschen, indem er ihnen auf die Zähne schaut. Er glaubt, eine Frau wiederzuerkennen, die angeblich zusammen mit ihrem Mann vor Jahren bei einem Autounfall getötet wurde. Maloney besucht die Frau und stößt dabei auf einen Kollegen, der offenbar ebenfalls Nachforschungen anstellt. Bei der Polizei erfährt Maloney, dass es damals keine Zweifel gab, wer im Auto verbrannt ist. Es vergingen 2 Stunden, in denen ich mit einem Versicherungsangestellten, einem Journalisten und 2 ehemaligen Nachbarn der Familie Jenkins telefonierte, ohne auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Als Achim Bleising erschien, war das schon beinahe eine Erleichterung. Er kam zusammen mit einer jungen Frau mit kurz geschorenen Haaren und einem Tattoo, das den linken Unterarm bedeckte. Das ist Lea Valtic. Sie hat einen Auftrag, aber kein Geld. Und da dachten Sie sofort an den ollen Maloney. Der Auftrag steht im Zusammenhang mit Frau Schelling. Sie hat meinen Vater bestohlen. Der Reihe nach. Genau. Zuerst nur wenig und dann immer mehr. Und schließlich ist sie verschwunden. Aber ich habe sie ausfindig gemacht. Sie nennt sich jetzt Schelling, aber es ist dieselbe Frau. Haben Sie die Frau anhand der Zähne erkannt? Was? Ja. Nein. Sie hat im Hotel, in dem sie auch meinen Vater angesprochen hat, einen anderen Mann angeflirtet. Angeflirtet? Sagt man das so? Ist doch egal. Ich sage das so. Ja, sie hat sich an ihn rangemacht. Nein, sie hat ihn angeflirtet. Und dann ist sie abgehauen. Und später kam sie wieder. Genau wie bei meinem Vater. Er ist nicht mehr von ihr losgekommen. Das ganze Geld hat er ihr gegeben, dieser Trottel. Frau Schelling nimmt systematisch Männer aus. Wenn ich es doch sage. Ich habe recherchiert. Die Frau ist wandlungsfähig. Sie verschwindet und taucht unter neuem Namen wieder auf. Aber sie operiert immer in der gleichen Gegend. Vermutlich lebt sie unter ihrem richtigen Namen ganz in der Nähe. Das ist abenteuerlich und vor allem gar nicht so einfach. In der Schweiz gibt es Melderegister und auch eine Wohnung oder ein Haus kann man nicht einfach so mieten. Die Frau kann Männer um den kleinen Finger wickeln. Sie erzählt traurige Geschichten über ihr Leben und die dummen Männer fallen darauf herein. Jetzt sind Sie an der Reihe, Maloney. Für wen arbeiten Sie? Das geht Sie immer noch nichts an. Jetzt machen Sie mich auf stur. Gemeinsam können wir dieser Frau das Handwerk legen. Welche Namen verwendet die Schwindlerin? Ganz gewöhnliche Namen. Schelling, Koller, Friedrich. Für meinen Vater heißt sie immer noch Patricia Koller. Er schwärmt immer noch von ihr. Dieser Trottel. Er ist verliebt. Sie sollten das nicht so herabsetzen. Oh Gott, nur ein Trottel gibt einer Frau, die er kaum kennt, all sein Geld. Ich schlage vor, dass Sie sich um Frau Baltisch kümmern und mich in Ruhe arbeiten lassen. Was denn? Wir sollten zusammenarbeiten. Ist das so schwer, Maloney? Kennen Sie das Wort Teamgeist nicht? Damit kann man alles erreichen. Denken Sie nur an die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich denke ununterbrochen an Sie. Das ist auch richtig so, denn das war Teamwork. Jeder für jeden und alle für alle und alle für jeden und jeder für jeden oder so. Ich bin Privatdetektiv und kein Fußballtrainer. Das ist ein schlaffer Grufti, das wird nichts. Ich haue ab. Bleising grinste, aber ich reagierte nicht auf die Provokation. Die beiden verließen mein Büro und ich fuhr zu Frau Schelling. Unterwegs bediente ich mich aus einer Mulde bei einem Elektronikkonzern. Was ist das? Ihr neuer Router. Das ist kein Router. Das sieht aus wie ein kleiner Drucker. Dann installiere ich Ihnen diesen tollen Drucker. Damit können Sie Ihre Fotos in 3D ausdrucken. Weg damit. Mit dem Drucker und mit Ihnen. Kein Problem, kein Problem, ich war sowieso gerade unterwegs zur Bank. Die wollen mir die 50.000 einfach nicht auszahlen. Das ist eine Frechheit, ist das. Ich habe das Geld im Lotto gewonnen und ich möchte im Casino daraus 1 Million machen. 50.000? Ja. Das ist eine Summe, von der ich derzeit nur träumen kann. Einer Frau wie Ihnen wird doch jeder Wunsch erfüllt. Wenn es ums Geld geht, sind die Männer nicht mehr so großzügig. Vor allem nicht, wenn ein Kind involviert ist. Ihr Kind? Es ist in Bogota. Ich würde es liebend gerne zu mir nehmen. Aber es gibt Probleme, wie ich sie vermisse. Aber sie haben sicherlich anderes zu tun, als mir beim Heulen zuzusehen. Noch heulen sie nicht. Aber wenn ich an die Kleine denke, wird mir so elend ums Herz. Wir könnten uns heute Abend bei einem Glas Wein darüber unterhalten. Ich kann ja morgen ins Casino. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich schon was vor. Das ist schade, schade. Ich bin heute in Spendierlaune. Morgen kann das schon wieder ganz anders sein. Ich kann versuchen, den anderen Termin zu schieben. Sehr gut, sehr gut. Schieben Sie und machen Sie Platz für Meloni. Ich heiße Patricia. Und ich bin der Philipp. Soll ich Sie später anrufen? Nein. Holen Sie mich um 19 Uhr hier ab. Gut. Und viel Erfolg bei der Bank. Darf ich ein Foto machen, damit ich es bis heute Abend 1000 Mal betrachten kann? Warum nicht? Offenbar hatte Frau Schelling angebissen. Sie strahlte und mein Handy speicherte. Vermutlich hatte mein Klient das Zahnschema von Frau Jenkins noch nie aus dieser Nähe gesehen. Er war auch hellauf begeistert und kopierte die Fotos auf seinen Computer und druckte sie aus. Das ist enttäuschend. Sie haben die falsche Frau fotografiert. Das ist Frau Schelling. Nein, das ist nicht Frau Schelling. Sie haben sich getäuscht. Das ist nicht möglich. Mit Zähnen kenne ich mich aus. Wissen Sie, ich habe mich sogar für die Sendung Wetten, dass beworben. Aber denen war das zu wenig spektakulär. Die Zähne, die ich fotografiert habe, gehören hundertprozentig zu der Frau, die sich derzeit Patricia Schelling nennt. Das ist enttäuschend. Es tut mir leid, dass sich Ihre große Liebe soeben verflüchtigt hat. Meine große Liebe ist meine Frau. Aber die schönsten Zähne hatte Frau Jenkins. Es sind Winzigkeiten, die nicht stimmen. Hier, dieser Zahn, der Vierer oben. Er ist etwas kürzer und spitzer, zudem etwa 5% nach innen gedreht. Die meisten Leute erkennen so etwas nicht. Dann ist Frau Schelling nicht die wiedergeborene Frau Jenkins. Offensichtlich nicht. Damit ist der Fall erledigt. Sie können gehen. Ich werde Ihnen Rechnung stellen. Ich habe Ihnen einen hohen Vorschuss bezahlt. Zumindest ein Abendessen in gediegenem Ambiente schulden Sie mir noch. Sie können heute bei uns essen. Es gibt Fisch. Danke, danke, aber ich bin mit Frau Schelling verabredet. Sie haben sich in Ihre Zähne verliebt? Nein, es ist rein professionell. Das hat mein Vater auch immer gesagt, bevor er die Frauen küsste. Er war Zahnarzt, aber das wissen Sie ja bereits. In meinem Büro suchte ich nach einem Anzug, den mir vor einigen Jahren ein Klient geschenkt hatte. Ich fand ihn in einer Plastiktüte und er sah entsprechend zerknittert aus. Ich entschied mich schließlich für die legere Variante und eine Lederjacke, deren genaue Herkunft mir entfallen war. Vor Frau Schellings Haus traf ich auf weitere Verehrer. Üble Sache, Mallory. Ja. Eine Frau ist vor ihrer Haustür erschossen worden. Frau Schelling ist tot. Ja, wir kannten die Frau. Ich wollte mit ihr ausgehen. Das ist lebensgefährlich. Wann endlich werden Frauen per SMS vor ihnen gewarnt? Gibt es Zeugen? Ja und nein. Wer ist ja und wer ist nein? 2 Personen haben Schüsse gehört, aber niemanden gesehen. Dann gehe ich jetzt eine Pizza essen. Die sollten sich zur Verfügung halten, Maloney. Vielleicht hat doch jemand etwas gesehen und die Beschreibung könnte auf Sie zutreffen. Das ist unwahrscheinlich. Ich bin wie immer unbewaffnet und trotzdem erfolgreich. Der Tod von Frau Schelling scheint Sie nicht groß zu berühren. Doch, doch, ganz tief. Im Inneren weine ich ihr nach. Sie war keine Klientin? Nein, eher ein Verdachtsfall. Aber da werden Sie auch noch drauf kommen. Ein Verdachtsfall? Ja. Hat das etwas mit dem Autounfall von Jenkins zu tun? Wahrscheinlich nicht. Aber Frau Schelling war eine schillernde Figur. Müsste das nicht heißen, sie hatte eine schillernde Figur? Das ist doch das, wofür Sie sich interessieren, Maloney. Aber egal, wir werden alles in Erfahrung bringen, egal ob Schiller oder Schelling. Ich sah das Zelt, hinter dem die Leiche verborgen war. Wenn Frau Schelling eine derart gewiefte Betrügerin war, gab es vermutlich mehr als einen Verdächtigen. Und es gab auch zumindest eine Verdächtige, Frau Baltitsch, die ihren Vater für einen Trottel hielt. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eine schillernde Frau. Zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Eine schillernde Frau. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Schelling ist eine Frau mit vielen Eigenschaften. Unter anderem verwandelt sie sich öfter in eine andere Person. Maloneys Klient hatte sich in ihre Zähne verliebt und glaubte, dass Frau Schelling in Wahrheit Jenkins heißt und vor Jahren angeblich bei einem Autounfall ums Leben kam. Dies stellt sich als Irrtum heraus. Doch dann kommt Frau Schelling tatsächlich ums Leben, niedergestreckt durch eine Schusswaffe. Achim Bleising nippte an einem Saft, der so gesund aussah, dass sich nicht einmal eine einzelne Bakterie an unseren Tisch traute. Deshalb dauerte es auch unendlich lange, bis er bezahlen konnte. Während wir warteten, schüttelte er immer wieder den Kopf. Das geht doch alles nicht auf. Weshalb sollte Lea die Schelling töten? Sie will, dass sie hinter Gitter kommt. Das ist alles. Sie duzen sich mittlerweile. Ist schon ein Kind geplant. Sowas läuft bei mir nicht. Ich trenne Arbeit und Privates strikt. Zudem ist sie nicht mein Typ. Ich mag Frauen, die sich gewählt ausdrücken. Frau Baltitsch war stinkwütend auf Frau Schelling. Ach was! Sie ist in erster Linie wütend auf ihren Vater, weil der alles, was sie gespart haben, Frau Schelling gab. Nicht viel, aber sie sparten, um das Eigenkapital für eine Wohnung zusammenzukriegen. Daraus wird jetzt nichts. Deshalb hasste sie Frau Schelling. Nein, nein, ich täusche mich nicht. Nicht so. Lea Baltitsch ist harmlos. Sie ist laut und unflätig, aber harmlos. Wo war sie, als Frau Schelling getötet wurde? Sie war bei mir. Haben Sie mit ihr Arbeit und Privates getrennt? Die ganze Nacht? Wir haben uns eine Strategie ausgedacht. Das klingt toll. Wurden dabei auch Kleidungsstücke ausgezogen. Was ist mit Ihnen los, Maloney? Denken Sie immer nur an Sex? Das ist doch völlig unsexy. Wir wollten Frau Schelling so reinlegen, wie sie andere Männer reinlegt. Und wie habt ihr euch das vorgestellt? Wir waren in der ersten Planungsphase. Da geht es darum, das Machbare vom Irrsinn zu trennen. So wie Arbeit und Privates. Nicht schon wieder, Maloney. Wir haben noch keinen Plan. Und jetzt ist es eh egal. Es ist aber nicht egal, wer Frau Schelling getötet hat. Die Frau war eine Betrügerin. Sie hat Männern das Herz gebrochen und ihnen das Konto geplündert. Sie muss mehr als einen Feind gehabt haben. Aber nur ganz wenige wussten, dass sie jetzt als Frau Schelling wieder in der Stadt war. Mit ein wenig Geduld und harter Arbeit konnte das jeder rausfinden. Lea war es nicht. Sie ging gegen Mitternacht. Ich habe ihr ein Taxi gerufen. Der Taxifahrer kann sich garantiert an sie erinnern. Sie hat ihn zusammengestaucht, weil es im Taxi nach Zigarettenrauch stank. Als ich unterwegs in mein Büro war, erhielt ich überraschend eine SMS, auf der ich aufgefordert wurde, im Polizeipräsidium zu erscheinen. Dort wartete nicht nur der ermittelnde Beamte, sondern auch Frau Baltitsch auf mich. Das ist sie, Maloney, die Zeugin. Sie hat gesehen, wie Frau Schelling zu Tode kam. Frau Baltitsch war nicht am Tatort, als der Mord geschah. Klar war ich am Tatort. Ich habe den Mann gesehen. Und ich weiß auch, wie er heißt. Sehen Sie, Maloney, das ist praktisch. Eine Zeugin, die den Täter nicht nur gesehen hat, nein, sie hat ihn sogar erkannt. Wie heißt der Mann? Bleising, Achim. Er ist Privatdetektiv. Das passt doch, Maloney. Das passt überhaupt nicht. Bleising hat für Frau Baltitsch gearbeitet. Er ist auf sie hereingefallen wie alle anderen. Sie hat ihn ausgenommen und ihn ausgelacht. Da hat er sie erschossen. Dieser Achim Bleifuß hat ein Verhältnis mit der Toten. Sie hat ihn ausgenommen, nach Strich und Faden. Haben Sie Frau Schelling getötet? Ich? Sicher nicht. Ich war mit meinem Vater zusammen. Sie waren nicht am Tatort. Doch. Nein. Doch. Was jetzt? Ja oder nein? Ich war zuerst bei meinem Vater und dann am Tatort und dort habe ich Bleising gesehen, wie er Frau Schelling erschoss. Kann das Ihr Vater bezeugen? Was? Mein Vater war zu Hause und er ist ein Trottel. Ach so. Gut. Dann werden wir das protokollieren und diesen Trottel, den Privatdetektiv, na, das ist ja dasselbe, zur Fahndung ausschreiben. Frau Baltitsch nickte eifrig. Ich versuchte, dem Polizisten klarzumachen, dass sie Märchen erzählte. Doch er strahlte von der Schuppe bis zum Barthaar und notierte eifrig den Unsinn, den Frau Baltitsch erzählte. Ich rief meinen Kollegen an und verabredete mich mit ihm in einer Bar. Die sind hinter mir her? Ihre Lea hat sie verpfiffen. Das ist doch völliger Unsinn. Weshalb macht sie aus mir einen Mörder? Um jemanden zu schützen. Sie war es nicht. Weshalb hacken Sie ständig darauf herum? Sie schützt Ihren Vater. Mein Vater war noch nie in der Schweiz. Lea Baltitsch, Vater. Der ist in der Schweiz, aber gänzlich harmlos. Er wurde von Frau Schelling zum Trottel gemacht. Haben Sie ihn kennengelernt? Sie hat mir nur ein Foto gezeigt. Er sieht traurig und verloren aus. Sehen so Mörder aus? Er hat diese Frau geliebt. Sie hat sich nur für sein Geld interessiert. Es muss noch jemanden geben. Jemand, der brutal und rücksichtslos ist und bewaffnet. Ihre Menschenkenntnis ist bescheiden, Kollege. Leas Vater wusste doch gar nicht, dass die Frau jetzt Schelling heißt. Wahrscheinlich hat sie ihrem Vater gesagt, dass sie die Frau, die ihn betrogen hat, ausfindig gemacht hat. Ein fataler Fehler. Ich rufe Lea an. So geht das nicht. Sie wird mir die Wahrheit sagen. Eine Stunde später waren wir zu dritt in der Bar. Ich trank einen Whisky, Achim Bleising einen Tomatensaft und Frau Baltitsch zwei Gin Tonics. Danach wurde sie gesprächig. Mir fiel kein besserer Plan ein. Ich musste doch etwas tun. Du hättest mich beinahe hinter Gitter gebracht. Ich wollte doch nur genug Zeit herausschinden, um mit meinem Vater nach Kroatien zu fliegen. Woher hat Ihr Vater die Waffe? Keine Ahnung. Ich wusste nichts davon. Er war nicht wütend. Er war erfreut, als ich ihm sagte, dass ich diese Frau gefunden habe. Dieser Trottel. Es war dein Fehler. Ja, verdammt. Aber er ist trotzdem ein Trottel. Er fuhr zu der Frau. Er klingelte. Und was macht er? Er schießt. Nein! Er sagt dir, dass er ihr vergibt und dass er sie heiraten möchte. Er liebte sie immer noch. Sie hat ihn ausgelacht und gesagt, dass um 7 schon der nächste Depp kommt. Damit kann sie unmöglich mich gemeint haben. Vermutlich hatte sie ein Synchron-Date. Er hat sie erschossen, aber er war wie von Sinnen. Kannst du der Polizei wenigstens eine Textnachricht schicken, damit sie aufhören, nach mir zu fahnden? Und was geschieht jetzt mit meinem Vater? Er muss für das gerade stehen, was er gemacht hat. Aber diese Frau hat ihn zum Mörder gemacht. Aber das bringt doch nichts, ihn zu schützen. Willst du ein Leben lang davonlaufen? Das ist manchmal besser, als im Dreck zu verrotten. Wir sollten jetzt die Polizei verständigen. Dieser Trottel. Wie kann man nur auf solch eine Frau hereinfallen? Was schaust jetzt mich an? Er hier ist der große Frauenverdreher. Das heißt Versteher, aber davon verstehen Sie nichts. Sie nimmt ihm alles weg und er will sie heiraten. Das ist die Macht der Liebe. Sie führt auch dazu, dass sich Feinde lieben und Freunde hassen. 11 Feinde sollt ihr sein. Was? Sie haben es doch ständig mit Fußball und Teamgeist. Aber das hat doch jetzt nichts mit diesem Fall zu tun. Das ist eine Tragödie, wie bei den Griechen. Waren die wirklich so schlecht? Ich meine die alten Griechen. Die wussten noch, was die Liebe anrichten kann. Als ich bei der Polizei anrief, erfuhr ich, dass sich Herr Baltitsch bereits gestellt hatte. Achim Bleising wurde am nächsten Tag trotzdem verhaftet. Und es dauerte einen halben Tag, bis er wieder freigelassen wurde. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eine schillernde Frau. Dritter und letzter Teil.